Mit dem heutigen Tage bin ich durch den Herrn Reichspräsidenten zum Reichskommissar für Preußen bestellt worden. In dieser Eigenschaft habe ich aufgrund der mir erteilten Vollmachten den bisherigen preußischen Ministerpräsidenten Braun und den preußischen Minister des Inneren Severing ihrer Ämter enthoben. Die Reichsregierung hat sich nach sorgfältigster Prüfung ihrer Sachlage entschlossen, diesen Schritt dem Herrn Reichspräsidenten vorzutragen. Sie beschränkt sich dabei auf die notwendigsten Maßnahmen, die zur Wiederherstellung geordneter Rechtszustände im preußischen Staatsgebiet erforderlich sind. Lassen Sie mich zum Verständnis der Lage kurz die politische Situation in Preußen und die Gründe für die getroffenen Maßnahmen schildern. Die preußische Staatsregierung ist bereits am 19. Mai freiwillig zurückgetreten und führt seitdem nur die laufenden Geschäfte gemäß Artikel 59 der preußischen Verfassung. Der neue Landtag war aufgrund der vom alten Landtag, und zwar von den Parteien der Weimarer Koalition, herbeigeführten Änderung der Geschäftsordnung nicht in der Lage, die Wahl eines Ministerpräsidenten vorzunehmen. Die auf diesen Vorgängen beruhende parlamentarische Basis des geschäftsführenden Kabinetts ist entscheidend von der taktischen Haltung der Kommunistischen Partei abhängig. Denn nach den Wahlen zum Preußischen Landtag entfallen 47% der abgegebenen Stimmen auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und auf die Deutschnationale Volkspartei. 37% auf alle übrigen Parteien und der Rest von 16% auf die Kommunisten. Ich will hier nicht im Einzelnen zu der Fragestellung nehmen, wie weit man noch von geordneten parlamentarischen Verhältnissen sprechen kann, wenn durch die Haltung der einzelnen Parteien der Kommunistischen Partei eine Schlüsselstellung eingeräumt wird. Diese Vorgänge hätten aber die Regierung an sich nicht veranlasst, einen unmittelbaren Einfluss auf die Verhältnisse in Preußen zu nehmen. Ich möchte aber auf Folgendes hinweisen. Die Kommunistische Partei Deutschlands erstrebt nach ihrem eigenen Bekenntnis und nach zahlreichen Feststellungen des höchsten deutschen Gerichtes den gewaltsamen Umsturz der Verfassung. Sie arbeitet seit Jahr und Tag mit allen Mitteln an der Zersetzung von Polizei und Wehrmacht. Sie versucht mit den verschiedensten Methoden die Zerstörung der religiösen, sittlichen und kulturellen Grundlagen unseres Volkstums. Und endlich ist es die Kommunistische Partei, die durch ihre illegalen Terrorgruppen Gewalt und Mord in den politischen Kampf hineingetragen hat. Will sich das deutsche Volk diese Tatsache verschließen? Will es außer Acht lassen, dass die Tätigkeit der Kommunistischen Partei einen beharrlichen Kampf gegen die Lebensgrundlagen von Staat, Kirche, Familie und von Millionen von Einzelschicksalen bedeutet? Das kann nicht sein. Ich stehe nicht an, in aller Offenheit zu erklären, dass es die sittliche Pflicht einer jeden Regierung ist, einen klaren Trennungsstrich zwischen den Feinden des Staates, den Zerstörern unserer Kultur und den um das Gemeinwohl ringenden Kräften unseres Volkes zu ziehen.